Mama sagte mir, perfekt sein, das ist gut. Papa sagte mir, gut ist, wer alles selbst tut. Oma sagte mir, sei artig und gefährlich. Opa sagte mir, stark sein, das ist alles. Doch heute weiß ich, dass der Rat auch so seine Tücken hat. Man muss auch mal Nein sagen. Wer nicht perfekt sein will, kommt besser durchs Leben. Man muss auch mal allein wagen. Irgendwann liegt jeder mal daneben. Jeden Tag nehme ich mir das vor. Doch da ist immer der kleine Mann im Ohr. Mama sagte mir, perfekt sein, das ist gut. Papa sagte mir, gut ist, wer alles selbst tut. Oma sagte mir, sei artig und gefällig. Opa sagte mir, stark sein, das ist alles. Doch heute weiß ich, dass der Rat auch so seine Tücken hat. Man kann auch mal Nein sagen. Wer nicht alles selbst tut, kommt besser durchs Leben. Man kann auch mal ein Nein wagen. Anderen eine Chance geben. Jeden Tag nehme ich mir das vor. Doch da ist immer der kleine Mann im Ohr. Mama sagte mir, perfekt sein, das ist gut. Papa sagte mir, gut ist, wer alles selbst tut. Oma sagte mir, sei artig und gefällig. Opa sagte mir, stark sein, das ist alles. Doch heute weiß ich, dass der Rat auch so seine Tücken hat. Du darfst doch mal Nein sagen. Akzeptiere deine Grenzen, du musst nicht noch mehr geben. Du darfst doch mal ein Nein wagen. Sei du selbst und schütze dein Leben. Jeden Tag nehm ich mir das vor, sei endlich still, du kleiner Mann im Ohr. Ich werd einfach Nein sagen, einfach mal ein Nein wagen.